Telekom-Fernsprechkabine Maybach Ufer 13 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört zwei Wühltische eines Marktstands, wobei die türkischen Damen an diesem Wühltisch mir gerade mit Handzeichen signalisieren wollen, ob ich denn der zuständige Verkäufer wäre, was leider nicht der Fall ist. Ansonsten, außer einem interessanten Flyer, Telefon, 12 D-Mark-Karten ab je 0,25 Euro bis Juli 03, Kaufleere SMS 01776710621, volle bis 50% billiger 030-440-46763, Treff City-Nähe. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse.